Es gab schon einige coole Bambinas, aber du, Baby, du bist die coolste. Ich bin zum Coolsein geboren. Ja, mit Sicherheit bist du das. Bleib cool. Ja, cool. Jetzt mal ganz ehrlich, zu viel Hektik ist gefährlich. Wie immer im Leben, Baby, geht's noch cooler. Ich bin zum Coolsein geboren. Right, right. Lass dich nicht schocken, Baby. Lass dich nicht foppen, Baby. Bleibe cool. Baby. Yeah. Bleibe cool. Bleib doch cool, cool, cool. Oh, Baby. Bleibe cool. Lass dich ganz entspannt, Baby, und lass mal 5 gerade sein. Beruhige dich, bleibe locker. Relax, relax, chill doch mal. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Keep it easy, keep it easy. Du musst immer cool bleiben, Baby. Bleib doch cool, Baby.